Die Bedingungen, unter denen diese Sendungen entstanden, waren alles andere als optimal. Hans Rodenberg, der als Redakteur, Kommentator, Sprecher und Regisseur für verschiedene Sendungen von Radio Moskau arbeitete und später hohe Ämter in der DDR-Kulturpolitik bekleidete, erinnerte sich 1960 im Rundfunk der DDR an den Winter 1942-43. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Jahre des Krieges, sehe ich vor mir den Senderaum oder besser gesagt den langen Korridor unter der Erde in Moskau am Puschkinplatz im Gebäude des Moskauer Rundfunks. Ich sage ein langer Korridor, in diesem Korridor stand ein Sofa, zwei kleine Tischchen mit zwei Sesseln vor jedem, noch ein paar Stühle. Und von diesem Korridor gingen Türen ab in die kleinen Senderäume. Es war sehr kalt im Winter 1942-43. In diesem Winter lag die Schauspielerin Lotte Löbinger, Sprecherin der deutschen Redaktion des Moskauer Rundfunks, mit hohen Filzstiefeln in einem alten Pelz, die den Kragen hochgeklappt auf diesem Sofa und wartete auf ihre Sendung. Wir arbeiteten viel, 15, 16 Stunden am Tage, schliefen in der Nacht, in den Sendepausen, auf den Schreibtischen, mit ein paar Bänden dickem Lexikon unter dem Kopf. Handschuhe an, Kragen hoch, Pelzmütze auf und Ratten huschten durchs Zimmer. Je länger der Krieg dauerte, umso mehr reihte sich im Moskauer Rundfunk Siegesmeldung an Siegesmeldung, bis die sowjetische Armee schließlich in Deutschland stand. Am 30. März 1945 meldete Radio Moskau die Einnahme Danzigs und die Gefangennahme von 10.000 Soldaten. Nur einen Monat später und damit noch über eine Woche vor der deutschen Kapitulation kehrte eine Gruppe führender deutscher Kommunisten und gleichgesinnter Kriegsgefangener unter der Leitung von Walter Ulbricht aus Moskau in das von sowjetischen Truppen besetzte Berlin zurück, um die sowjetische Militäradministration zu unterstützen. Zu den ersten Rückkehrern gehörten auch die verantwortlichen Redakteure des deutschsprachigen Dienstes von Radio Moskau. Bereits am 12. Mai 1945 wurde Hans Mahler beauftragt, eine Rundfunkorganisation in der sowjetischen Besatzungszone aufzubauen. Schon einen Tag später wurde die erste deutsche Radiosendung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Funkhaus in der Masurenallee ausgestrahlt, mit einer Botschaft von Stalin an das deutsche Volk. Hier spricht Berlin, auf Fälle 356 Meter, gleich 841 Kilohertz. Genossen, der große vaterländische Krieg endete mit unserem vollen Sieg. Die Periode des Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen. Ich gratuliere euch zum Sieg, meine teuren Landsleute. Ruhm unserer heroischen Roten Armee, die die Unabhängigkeit unserer Heimat geschützt und den Sieg über den Feind errungen hat. Ruhm unserem großen Volk, dem Siegervolk. Ewiger Ruhm den Helden, die in den Kämpfen mit dem Feind gefallen und ihr Leben für die Freiheit und das Glück unseres Volkes hergegeben haben. Sie hörten die Botschaft von Marschall Stalin an das Volk aus Anlass der siegreichen Beendigung des Krieges.